Schau mich an, siehst du dieses Zweifeln im Gesicht? Mein Leben dreht sich, ich will nicht, dass du denkst, du bist nicht wichtig für mich. Bist du das, was ich Erfüllung im Leben nenne? Es gibt keine Wenn oder Aber Story, zu der ich mich bekenne. Diese Welle an Gefühlen lässt mich fühlen, dass ich jetzt ein langer Strick um meine Kehle wühlt. Nein, du darfst mich heute nicht verlassen. Gibt es irgendwo noch eine Möglichkeit, dich näher anzufassen? Dann musst du es mir verraten, bitte, bitte, bitte, Babe. Schau mich bitte an, wenn ich mit dir rede, was ist geschehen? Letzte Woche konnten wir uns heiß und innig ansehen. Jetzt kehrst du mir den Rücken zu und lässt mich alt aussehen. Du lässt mich stehen und willst gehen. Wieso ich? Wieso bin ich dir nach langer Zeit nicht mehr wichtig? Ich versteh's nicht. Liegt es etwa daran, dass wir nicht richtig zusammen waren und ich dich nicht immer sah? Schau mich an, lass mich nicht so stehen. Meine Blicke suchen nach dir, sag mir, was ist bloß geschehen? Ich schau dich an, sieh dir in die Augen. Deine Blicke sind ganz leer, warum machst du's mir so schwer? Schau mich an, lass mich nicht so stehen. Meine Blicke suchen nach dir, sag mir, was ist bloß geschehen? Ich schau dich an, sieh dir in die Augen. Deine Blicke sind ganz leer, warum machst du's mir so schwer? Warum machst du's mir so schwer? Diese Zeit ohne dich wäre jetzt für mich ohne diesen Abschied auch nicht leicht. Du zerreißt jeden Brief, den ich geschrieben hab. Jedes Wort in jedem Satz sagt, wie mich die Liebe packt. Jeder Tag macht die Stimmung lieb. Das zeigt doch nur, wie sehr ich dich für immer lieb. Ich sehe deine Augen, wie sie sich von mir abwenden. Warum kannst du keinen kurzen Blick an mich verschwenden? Hab ich etwas ignoriert oder dich bedrängt? Fühlst du dich in meiner Gegenwart eingeengt? Bin ich nicht der Richtige? Sag mir, was bedrückt dich? Ich seh, dass du vor etwas Angst hast oder nicht. Doch du sagst mir nicht, was es ist. Vielleicht kann ich dir helfen, was kann ich nur tun für dich? Schüttel nicht den Kopf, sondern sag mir doch, was Sache ist. Ich bin noch was? Du bist Jungfrau? Das war's? Ehrlich? Schau mich an, lass mich nicht so stehen. Meine Blicke suchen nach dir, sag mir, was ist bloß geschehen? Ich schau dich an, sieh dir in die Augen. Deine Blicke sind ganz leer, warum machst du's mir so schwer? Lass mich nicht so stehen, meine Blicke suchen nach dir, sag mir, was ist bloß geschehen? Ich schau dich an, sieh dir in die Augen, deine Blicke sind ganz leer, warum machst du's mir so schwer? Schau mich an, lass mich nicht so stehen, meine Blicke suchen nach dir, sag mir, was ist bloß geschehen? Ich schau dich an, sieh dir in die Augen, deine Blicke sind ganz leer, warum machst du's mir so schwer? Schau mich an, lass mich nicht so stehen, meine Blicke suchen nach dir, sag mir, was ist bloß geschehen? Ich schau dich an, sieh dir in die Augen, deine Blicke sind ganz leer, warum machst du's mir so schwer?